So, dann sind wir jetzt bei unserem zweiten Gespräch für den stellvertretenden bzw. für den Pressesprecher. Im Gespräch haben wir jetzt den Mirko Glotz, auch als Wutze bekannt. Hallo Wutze, stell dich doch einfach mal kurz vor. Davor stand kennt mich. Ja, vielleicht noch ein, zwei Worte mehr zu deiner Person wäre vielleicht trotzdem ganz nett. Ja, was gibt's zu sagen? Ja, wie gesagt, also zum einen, ihr kennt mich. Zum anderen, ja, fragt doch einfach verflixt nochmal. Das ist wesentlich einfacher, weil ich habe mich beworben als Pressesprecher. Ihr macht mich fertig gerade echt. Nee, ist ja gar kein Thema. Ganz entspannt. Ja, dann frage ich doch einfach so, warum hast du dich denn beworben? Das ist die bessere Frage. Ganz einfach. Zum einen, weil ich immer wieder am Schimpfen gewesen bin, so nach dem Motto, hey Leute, es geht besser. Und ja, wie heißt es so schön, wer nicht anfängt, dann tatsächlich irgendwann mal das, was besser zu machen ist, tatsächlich auch besser macht. Also das heißt, sprich sich tatsächlich dann darum bewirbt. Ja, das gehört dann einfach dazu und logische Schlussfolgerung. Zum Zweiten, relativ einfach, es gibt viel zu tun. Das, was in den letzten Monaten, ja, fast Jahren eigentlich nicht so gelaufen ist oder hätte besser laufen können, ist im Grunde genommen soweit überhaupt kein Thema. Also ja. Es gibt viel zu tun, es gibt viel, viel, viel Arbeit und die ist durchaus leistbar und besser leistbar als das, was bisher gewesen ist. Wie sind denn so deine Erfahrungen in allgemein in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit? Sagen wir mal so, meine Arbeiten in der ÖA sollten bekannt sein, was ich gemacht habe. Meine Arbeiten im Kränennest als auch im Radio sollten bekannt sein, was ich gemacht habe. Das heißt, ich hänge da schon relativ tief drin in der ganzen Geschichte. Mir sind Kontakte nicht fremd. Das heißt, ich kann mich definitiv in viele Geschichten einfach reindenken, reinarbeiten. Das ist von daher auch das kleinere Übel, sage ich jetzt mal so. Und das, was man nicht kennt, na gut, ich muss mal sagen, das kann man immer noch dazulernen. Und jetzt so außerhalb von der Piratenarbeit, hast du da auch schon Erfahrung sammeln können in der Presse und auch Öffentlichkeitsarbeit? In gewisser Weise ja. Wobei das keine Öffentlichkeitsarbeit dann als Hauptberuf war. In den Jahren, in denen ich unterwegs war, sind einige, ja, wie soll ich sagen, Pressetermine auch notwendig gewesen, was zumeist dann zwar mit Firmen zu tun hatte, aber es ist im Grunde genommen nicht das, was ich hier bei den Piraten in Nordrhein-Westfalen gemacht habe. Also das toppt das bei weitem und ist im Grunde genommen dann in dem Fall nicht der Rede wert. Kannst du da vielleicht doch ein bisschen konkreter werden, weil ich glaube nicht, dass alle Vorstandsmitglieder so den Einblick in auch in die AG Öffentlichkeitsarbeit haben, wie Paki und ich es jetzt vielleicht haben. Sagen wir mal so, es geht um, sagen wir so, das ist das konkrete Beispiel, war damals bei der TNT Logistics, wo ich als verantwortlicher Netzwerkchef fürs Europanetzwerk auch mit diversen Presseleuten sprechen musste. Zumindest zweimal war das der Fall, wo es darum ging, denen zu verkaufen, warum man genau an diesem Ort ein relativ großes Warehouse baut und dort mit Technik bestückt. Also mein Part war tatsächlich in dem Zusammenhang nur die technische Realisierung, also alles was Netzwerk, Computer etc. Und dort sind wir dann halt auch befragt worden, wie man das mit den entsprechenden Firmen verhackstückt, die ganze Geschichte, also wie man dort zusammenarbeitet etc. pp. Das, was ich in der ÖA mache, ja, wie gesagt, Kränennest, Nebelhorn Radio, es dürfte eigentlich allen. ein Begriff sein, was wir dort leisten, was wir dort gemacht haben, auch während des Wahlkampfs, jetzt zumindest zur Bundestagswahl. Wie gesagt, in der Bewerbung steht drin, dort sind die Arbeiten mit dabei gewesen, die ich gemacht habe die ganze Zeit, beziehungsweise ja nicht nur ich, sondern es ist eine Gemeinschaftsarbeit. Und ja, also wie gesagt, das ist im Grunde genommen das, guckt euch es an, die Bewerbung ist insofern aussagefähig, zumindest sollte sie das sein. Ja. Okay, wie stellst du dir denn so die zukünftige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit innerhalb des Landesverbandes vor? Mit einem Wort kontinuierlicher. Bisschen ausführlicher hätte ich schon ganz gerne. Das ist mir klar. Also zumindest ist kontinuierlicher. Das heißt, erreichbar. Das heißt, auch durchaus mit Ideen beziehungsweise mit Kontakte knüpfend in die ein oder andere Richtung. Das, was in den letzten Monaten gelaufen ist, dass zum Beispiel die Presse über die Berti überhaupt nicht, die Partei nicht erreichbar war, ist eine Sache. Dort hätte ich mich dahinter gestopft wie blöd und hätte die ganze Geschichte zum Laufen gebracht, definitiv zum Laufen gebracht. Und wenn das eine nicht funktioniert hätte, ja gut, dann hätte ich eben eine andere Telefonnummer oder einen anderen Infokanal dafür benutzt. Also das mal zum einen. Also das war so ein wesentlicher Punkt, der mir über die Wochen und Monate immer wieder aufgefallen ist. Ein zweiter Punkt, den ich als relativ wichtig erachte, innerhalb der Piratenpartei, tatsächlich mal gänzlich neue Wege zu gehen. Die letzte Pressemitteilung von Paki und Ballerstedt zum Beispiel ist hervorragend gewesen. Das ist eigentlich genau das, was wir in Zukunft bringen müssen. Also nicht genau das ständig, das wäre ja dann die Wiederholung, die nicht unbedingt sein muss, aber in dieser Form, mit dem man Fragen stellen kann. Und wir müssen auch wieder dahin. Das ist ja das, was ich die ganzen Monate eigentlich jetzt auch wirklich bemängelt habe, dass wir keine Fragen mehr stellen. Wir kommen nicht mehr dazu und stellen die Fragen, die die Bürger bewegen, sondern wir bringen nur noch Antworten. Oberlehrer. Wir spielen die Oberlehrer jenseits von Gut und Böse und das kann es nicht sein. Und das ist für mich so dieses Altparteien-Gedöns, dass man auf alles und jedes eine Antwort hat und dass man dann mit ganz wichtigen Links kommt, hier guckt, wie was wir alles geschafft und gemacht haben. Und es geht wesentlich einfacher, es geht besser, es geht tatsächlich auch bürgernäher. Ich sage immer, ein bisschen Polemik kann uns nicht schaden, weil das Wort Polemik zwar irgendwo negativ konnotiert ist, aber ist es ja eigentlich gar nicht, weil Polemik bedeutet nichts anderes als die Sprache des Bürgers zu sprechen. Und da müssen wir endlich wieder hin. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Punkt, der in den letzten Monaten einfach ja vergessen wurde. Weil gucke ich mir nämlich unsere Statistiken an, ich bin heute wieder drüber gegangen und habe mir im Internet mal wieder die Echobot-Geschichte angeguckt, was wir an Verbreitung haben und vor allen Dingen mit was wir eine Verbreitung haben, muss ich ehrlich gesagt gestehen, sogar im Internet muss man sich in den Communities die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wirklich die Haare raufen, weil das ist nix, das ist wirklich, es ist eine Katastrophe. Ganz ehrlich, und es ist eine ganz ehrliche Katastrophe, was dort momentan geht, beziehungsweise nicht geht, was gemacht wird. Es werden, ich sage jetzt mal so, alleine schon mal AGÖA-technisch Dinge nicht angefasst, weil, keine Ahnung, weil man sich nicht traut, weil man Angst vor Shitstorm hat und weiß der Geier. Wer nicht irgendwo, sagen wir es, oder andersrum gesagt, wer nicht, wer nichts tut, der kann auch keine Fehler machen. Und Fehler gehören zum einen zu dem Geschäft Politik mit dazu. Das sollte man auch sehr ehrlich sein, so nach dem Motto, wir können nicht alles, in dem Fall auch nicht alles wissen. Und in anderen Sachen muss ich sagen, ja, mach doch mal eine Arschbombe ins Fettnäpfchen. In vielen Fällen ist es tatsächlich so gewesen, dass genau die Arschbombe, die man ins Fettnäpfchen gemacht hat, insofern was gebracht hat, dass andere aufgeschreckt sind und nach dem Motto, ups, da war ja noch was. Die Leiche im Keller wollten wir eigentlich gar nicht ausgraben und halt in dieser Form. Okay, also nur kurz zur Info, die Pressestelle war schon während des ganzen Wahlkampfes zu erreichen, die war abgekoppelt von der Berti, das nur kurz für dich zur Info, die haben uns schon erreicht. Jetzt, ich würde mir wünschen, dass du da ein bisschen konkreter wirst. Du hast jetzt viel dazu gesagt, was halt eben so die Probleme sind, was halt eben nicht gut läuft, aber was würdest du denn wirklich konkret dann auch verändern wollen? Welche Strukturen, Konzepte dergleichen schweben dir da vor? Welche Strukturen und Konzepte? Also mit einer Struktur bin ich momentan dabei am Arbeiten. Wartet mal, habe ich den Link hier irgendwo? Sekunde. Ja, es wäre auch sonst ganz schön, wenn du es für die Aufnahme auf jeden Fall auch erzählst. Naja, kann ich ja. Ach, egal. Wir sind momentan dabei, unter anderem auch aus der Idee mit dem Jens. In Sachen Neustrukturierung oder Hauptstrukturierung von diversen Dingen, mithilfe eines Dokumentationswikis diverse Strukturen tatsächlich auch mal im Internet abzubilden. Und zwar so abzubilden, dass man sowohl als Mitglied als auch Nichtmitglied, interessierte Personen oder auch Presse Vertreter oder wie auch immer, diverse Geschichten oder diverse Informationen einfach findet und im wahrsten Sinne des Wortes einfach dort zumindest eine Struktur reinbringt, die auch eine Hierarchie innerhalb des oder innerhalb der Partei oder innerhalb des Landesverbandes zeigt. Geht weiter, dass man in der AGÖEA eine Zwei-Dreiteilung eigentlich hinkriegen müsste, die sich zum einen, ich sage jetzt mal so, um die klassische Form der Pressemitteilung kümmert, die eine Gruppe, die andere Gruppe um die klassische Form der Communities, also alles, was Facebook, Twitter etc. pp. Geht, dann eigentlich so ein Verbund zwischen drei Dingen, also zwischen den beiden und einer dritten, die Ideen aus den oder von den Mitgliedern aufnimmt und entsprechend, sag ich jetzt mal so, auf ihre Machbarkeit hin abklopft und sagt so nach dem Motto, können wir tun, können wir nicht tun, beziehungsweise da brauchen wir mehr Informationen etc. pp. Bestes Beispiel jetzt aktuell, mich hat der Bernd Miltenberger heute noch angerufen. Hat einfach gefragt, du, wie sieht's denn aus? Ich hätte gerne einen größeren Infostand zu der Thematik Bergbau und na, Müllverklappung da drin gemacht. Boah, sag ich, warum nicht? Kein Thema. So, nimm den mit an die Hand, also sprich Dannebott, der am Landtag sitzt. Ich sage, versuch das Ding über eine entsprechende kleine Anfrage oder überhaupt über die Dokumente, die dort vorliegen, rauszufinden, was da momentan läuft. Nimm dir eine Form von Ameisenfarm, sage ich jetzt mal so, um zu zeigen, wie Grundwasser in den Stollen die ganzen Geschichten oder überhaupt so Dinge ausspült, also Giftstoffe ausspült. So nimmt er den Indigo, der ist lange Jahre na, Bergmann gewesen und kann arbeiten etc. etc. Also im Grunde genommen nicht von vornherein ankommen, sondern zu sagen, geht nicht, weil geht nicht, gibt's nicht. Es geht immer irgendetwas und dass man zumindest da sich hinsetzen kann und sagen, wir gucken mal und denken mal strategisch weiter. Das geht weiter bis hin zu dem Kalender, das uns nach wie vor fehlt, dass die Pressemitteilung von Paki und Jens zum Beispiel einen Tag zu spät rausgegangen ist. Das geht gar nicht. Es geht am 5. November raus, wo der Termin ist. Entschuldigung, der hätte spätestens am 4. November hätte das Ding rausgehen müssen. Aber sei es drum. Also wie gesagt, es interessiert keinen. Diese Kontinuität in der Pressearbeit, völlig egal, ob da was erreichbar gewesen ist über ein Handy oder nicht. Wir haben es oft genug mitgekriegt, dass eben nichts erreichbar war. Und das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Und wenn da nicht irgendwas passiert, ich sag, dann können wir uns hier irgendwo einsagen und sagen und tschüss Leute, macht euer Zeug alleine und das war's. Okay. Wie sehen denn sonst so generell deine zeitlichen Kapazitäten aus? Du hast dich ja als Pressesprecher beworben. Das heißt ja schon, ich meine, ich kann da jetzt auch aus eigenen Erfahrungen sprechen, tagsüber sollte schon eine telefonische Erreichbarkeit irgendwie gegeben sein. Wie sieht's denn, du machst ja auch in der Technik verdammt viel und bist ja sehr aktiv. Ja, wie sieht's da generell bei dir aus? Siehst du, das ist der Fehler, den du machst. Ich bin eben nicht in der Technik aktiv. Nein, also das sagen wir mal so, ich fange mal von hinten an. Ich bin grundsätzlich bis 2 Uhr morgens zu erreichen, definitiv, und dann meistens ab 8 Uhr morgens wieder. Den Rest bräuchte ich dann zum Schlafen, aber auch das spielt keine Geige, Ali, weil du kannst mich ständig anrufen. Es ist wirklich so, also es kann, macht auch jeder, der das weiß. Du kannst mich zu jeder wirklich Tages- und Nachtzeit anrufen. Ich bin dann erreichbar und ich bin auch wach. Und das ist im Grunde genommen überhaupt kein Thema. Also ständige Erreichbarkeit, 25 Stunden am Tag, also Mittag durch, ist überhaupt kein Problem. Ja, es ist ja nicht nur die Erreichbarkeit, sondern auch die Arbeit, die halt eben dahinter steckt. Das wird bei dir halt passen. Also das wäre jetzt nicht das Problem. Definitiv. Also wie gesagt, ich bin eh, also ab früh um 8, 9 Uhr rum bin ich eh am Wuseln, was das angeht. Und ob ich jetzt ein fürs Grätenest was mache oder dort meine Arbeit um mehrere Prozentpunkte nach unten fahre und dafür aber, was weiß ich, konzeptionell und strategisch dem Grätenest Dinge zuspielen kann, so nach dem Motto, hier macht mal. Oder umgekehrt den Leuten sagen, was weiß ich, habt ihr eine Idee, können wir machen, da, ihr habt den Job und Attacke, los geht. Das ist überhaupt kein Thema. Gut, wie sieht das denn bei dir so mit der proaktiven Arbeit aus? Weil ich habe jetzt halt eben auch gerade in den Wahlkampfzeiten eben festgestellt, die meisten Termine, die wir generiert haben, waren halt wirklich, indem ich halt in Redaktionen angerufen habe und mit den Journalisten gesprochen habe. Hast du da irgendwelche Hemmungen oder würdest du dir das durchaus zutrauen? Hemmungen habe ich grundsätzlich keine. Ich kann mich mit allen möglichen Sachen zum einen auseinandersetzen. Ich kann auch blinde Akquise machen, ist auch nicht das Thema. Ich sag zwar, sagen wir mal so, ich behaupte zwar von mir, ich bin der denkbar schlechteste Verkäufer, den man sich auf dieser Welt vorstellen kann. Und zwar, es ist tatsächlich so, und zwar solange es darum geht, dass du mir etwas abkaufen musst. Das heißt, solange Geld dabei ist. Was ich aber bisher immer geschafft habe, und das ist auch eine Tatsache im Grunde genommen, dass ich mit Leuten ins Gespräch komme und denen, wie soll ich sagen, Dinge aus der Nase ziehen kann, oder um das bildhaft zu umschreiben, ich habe dann oftmals den sprichwörtlichen Fuß in der Tür und komme dann weiter, kriege Informationen, ob das jetzt wieder bei der Telekom unten war in Bonn, wo ich Informationen gekriegt habe und eigentlich jederzeit anrufen könnte und dort unten ja mit den Pressesprechern weiterzukommen oder wie auch immer. Also das ist wirklich das kleinste Übel. Gut. Aber sonst so Erfahrung halt wirklich auch im Umgang mit Journalisten, mit Redaktionen, mit Chefredaktionen, Geschäftsführer von irgendwelchen Verlagen, hast du bis jetzt noch nicht sammeln können oder hast du da auch bereits Erfahrung gemacht? Ich beantworte die Frage mal mit einer Gegenfrage. Was ist daran anders? Sind das andere Menschen? Na, sind Branchen, also ich habe dir ja die Frage gestellt und es ist schon ein anderer Umgang miteinander. Ne? Das sind halt eben, wie gesagt, das sind Journalisten, da muss das ist einfach schon ein anderes Miteinander. Ne? Das kann man nicht vergleichen mit parteiinterner Arbeit oder auch nicht mit irgendwelchen anderen Geschäftsgesprächen oder dergleichen. Da sollte man halt schon so ein bisschen wissen, wie der Hase langläuft. Deshalb habe ich ja die Frage gestellt. Was ist, sind das andere Menschen? Nein, sind es nicht. Ich habe ein relativ gutes Gespür dafür, was derjenige will, auch am Telefon. Von daher ist es in den meisten Fällen, also zu 90, 95% kein Problem herauszufinden, was die entsprechende Person möchte. Ganz einfach. Und wenn ich weiß, was diese Person möchte, sie möchte gestört werden, und zwar ständig, kann ich das tun, ist überhaupt kein Thema. Wenn die Person aber mir signalisiert, und ich habe wirklich ein ziemlich feines Gespür dafür, mir signalisiert, störe mich bitte nur dann, wenn es wirklich wichtig ist. Na gut, dann merke ich mir das, ist überhaupt kein Thema. Deshalb, wie gesagt, es spielt keine Geige, wirklich keine Rolle. Das ist eine Ansicht von mir, weil es sind alles nur Menschen. Und du kommst mit denen, wenn du mit denen ins Gespräch gekommen bist oder wenn du sie gefragt hast, merkst du ziemlich schnell in den ersten 30 Sekunden, was die Leute von dir wollen, oder auch nicht wollen, was sie von dir erwarten. Und wie gesagt, ich kann noch zuhören. Und das ist, denke ich mal, ein wesentlicher Bestandteil dessen. Und ich muss nicht nur quatschen. Okay, ja, in der Regel willst du ja was von den Leuten und seltener eher umgekehrt. Aber gut, das hast du ja gerade mehr oder weniger auch schon damit beantwortet. Ja, ich muss dich wahrscheinlich nicht fragen, ob du dich mit den üblichen Arbeitsmitteln auskennst, sprich mit den Pets, WordPress, dem Request-Tracker und dergleichen. Kenne ich alles gar nicht. Komm, lass uns ein bisschen ernster bleiben, bitte. Jetzt ist er vom Rücken gefallen. Natürlich, klar. Prima. Bringst du denn sonst auch bereits schon irgendwelche Pressekontakte mit? Das, was ich an Kontakten habe, sind keine Pressekontakte. Ich habe eher, ja, es ist über die Jahre halt so gegangen oder halt hat sich das so entwickelt. Habe eher Kontakte in regionale Wirtschaft, also IHKs, Wirtschaftsförderungsgesellschaften und so. Das ist eigentlich ja, aufgrund dessen, was ich hier in den letzten Jahren gemacht habe, sind die Telefonnummern, die ich dabei habe. Von daher. Pressekontakte, nein, andere Kontakte in Vielzahl. Okay, ich würde jetzt gerne noch so ein bisschen auf die AG Öffentlichkeitsarbeit zu sprechen kommen. Wir haben es ja doch schon mal in der Vergangenheit erlebt, dass es da manchmal ja zu Konfliktsituationen kam, dass die Sachen breit ausdiskutiert wurden und auch zerredet wurden. Wie würdest du denn als Pressesprecher mit solchen Situationen umgehen und letztendlich zu einer Entscheidung dann auch kommen? Eine nette Frage. Ganz einfach. Mehr Streit. Ich sage immer, jeder Streit oder jedes Gewitter reinigt. Das ist einfach eine Tatsache. Wir geben uns in vielen Fällen viel zu sehr Mühe und sehen und lesen tatsächlich nur die Worte, die da stehen, ohne tatsächlich den Inhalt zu begreifen. Stelle ich immer wieder fest. Wenn ich schreibe, und das kann durchaus auch etwas länger sein, ist überhaupt kein Thema, dann sind das der Versuch einer Umschreibung von, ich sage jetzt mal so, in Teilen Gefühlen, in Teilen von diversen erlebten Realitäten etc. pp. Ihr solltet mich auch da kennen, dass mir Stürme, wie auch immer sie über einen hereinbrechen können, mich nicht tangieren, im wahrsten Sinne des Wortes nicht. Bestes Beispiel in dem Zusammenhang sollte der Shitstorm sein, Ende letzten Jahres, als es darum ging, die AV Pampa zu organisieren, wo ich einfach gesagt habe, wir brauchen die AG-Technik nicht. Und dieser Shitstorm, der dort versucht wurde, über mich hereinbrechen zu lassen, ist, tangiert mich nicht. Ich denke aber nach. Das ist überhaupt kein Thema, aber ich muss mich daran nicht beteiligen. Und ich bin weiterhin der Meinung, und das ist das auch ein Versäumnis in den letzten Monaten gewesen, man hat versucht, und auch Paki hat in dem Fall zwar viel Gutes versucht, überhaupt kein Thema, aber er hat den Leuten in vielen Fällen die Luft zum Atmen genommen. Heißt, dass er sich hingesetzt hat und gesagt hat, ich mach das mal, wer macht mit? In vielen Fällen muss man einfach die Leute, und ich kenne auch die Leute, die in der ÖA mitarbeiten, die Möglichkeit geben und Verantwortung zu übernehmen. Und es gibt so ein paar Leute, die es tatsächlich auch machen, richtig hervorragend machen. Der Christoph zum Beispiel, ich glaube Christoph war es, der sich um die gesamte Facebook-Geschichte kümmert und in den letzten Tagen und Wochen eigentlich hervorragend arbeitet, der macht einen richtig geilen Job. Es wird nur von keinem bemerkt. Und das ist das, was mich so ein bisschen ärgert. Und auch so viele andere Sachen, die, ob nun im Stress oder wie auch immer, untergehen, den Leuten so ab und an auch mal doch ein bisschen zu Bauchpinseln. Ey, hast du geil gemacht. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, das ist nicht das Thema. Das sind, weißt du, zwischenmenschliche Beziehungen halt. Und wer mich kennt, der sollte durchaus auch wissen, dass wenn ich tatsächlich mal bollerig bin, was ich in der Tat auch sein kann, wenn mir gerade irgendwas querläuft, das muss mit der Thematik nichts zu tun haben, dann ist bei mir immer, wenn es tatsächlich scheiße gelaufen ist, eine Entschuldigung fällig gewesen. Das sollte eigentlich jeder wissen. Zumindest ist von mir wissen und das auch von mir kennen. Und andersrum gesehen, ja, ich muss mal sagen, ich kann, das ist in 5 Minuten sind solche Geschichten vergessen und auch Streits sind vergessen. Die gehören halt zum Tagesgeschäft mit dazu. Wer was erreichen will, der streitet sich auch mal und lässt es auch mal ein Stück weit eskalieren, damit die Leute auch mal Dampf ablassen können, weil es ist für mich das Normalste auf der Welt. Ich kann nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen machen, weil es staut sich. Es staut sich einfach auf. Und irgendwann ist das Überdruckventil so überlastet, dass es explodiert. Und was da passiert, wissen wir ja. Das haben wir ja in den letzten Monaten schon des Öfteren mitkriegen dürfen. Okay, ja, sich konstruktiv streiten, das ist wichtig und das ist auch gut, aber es gibt ja durchaus häufiger, gerade halt nun mal in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Situationen, wo man relativ zeitnah und zügig reagieren muss. Wie löst du das dann und wie siehst du da auch die Zusammenarbeit jetzt zu den verantwortlichen Vorstandsmitgliedern, sprich zu Paki und mir? Für gewöhnlich war mein Weg zu den Vorstandsmitgliedern, insbesondere seit eurer Wahl, ziemlich kurz. Ja, auch Paki oder deiner einer, ich habe euch auch schon mitten in der Nacht genervt, überhaupt kein Thema. Und wenn mir Dinge quer gehen, dann werde ich auch ständig, und das ist auch so eine Macke von mir, kann man zumindest so sagen, werde ich auch ständig nerven und werde auch nicht locker lassen. Und es ist ja nicht so, dass wenn ich einer anderen Meinung bin als Paki zum Beispiel oder Jens, hat sich das ja schon des Öfteren hatten mal das Thema schon, ja gut, dann setzt man sich hin, man redet eine Stunde am Telefon oder eine halbe oder länger oder wie auch immer, und dann werden die entsprechenden Probleme einfach erörtert auf kürzesten Weg und damit ist das in Ordnung. Also wie gesagt, mit Jens habe ich wöchentlich mindestens 3, 4 Mal Kontakt. Okay, ja gut, jetzt hier im Pressebereich, da geht es jetzt ja hauptsächlich um die Zusammenarbeit dann zwischen Paki und mir. Jens ist ja PolGF, hat andere Schwerpunkte und wir beide sind der Ansprechpartner für die Öffentlichkeitsarbeit. Ja, wie gesagt, also wir haben das häufiger telefoniert miteinander, wenn es danach geht. Also das ist da, wo ist das Problem? Kurze Wege. Okay, könntest du denn aber auch dann damit leben, wenn jetzt Paki und ich sagen, okay, nee, das ist jetzt aber eine Sache, die wollen wir so gar nicht. Die können wir einfach so als Vorstand nicht mitverantworten. Wir sehen das anders. Wir würden da einen anderen Weg gehen. Ich meine, dass wir miteinander reden können, haben wir in der Vergangenheit ja schon gesehen. Könntest du das denn dann auch akzeptieren? Ich akzeptiere grundsätzlich nichts. Hihi. Natürlich, warum sollte ich das nicht? Sagen wir mal so, jeder hat in seinem Wirken oder in seiner Arbeit eine Idee, wie Dinge passieren müssen. Die können durchaus völlig konträr sein zu dem, was ich mir vorstelle. Ich habe es bisher immer gemacht und Paki kennt das. Zumindest meine. Wie soll ich sagen? Doch, meine Ideen bzw. meine Ansprüche in Dinge einfach zu kommunizieren. Wenn er meint, dass das so passieren muss, ja, dann meint er schlussendlich, dass das so passieren muss. Er ist im Grunde genommen im Vorstand und auch dafür verantwortlich, was auch mit dieser Pressearbeit passiert. Er ist schlussendlich derjenige, Kurz wir beide, ne? Also Paki und ich. Nur zur Info. Paki ist derjenige, der dafür gerade stehen muss, auf dem Papier. Was du, natürlich, klar, bei dir dasselbe ist überhaupt kein Thema. Nur Paki ist der Vorsitzende und Paki wird in dem Fall angeschrieben, nicht du. Das ist das Problem. Also das nicht das Problem. Deshalb sage ich, Paki ist zum Schluss derjenige, der es mit gerade stehen muss. Dass ihr euch den Job teilt, ist überhaupt kein Thema. Okay, ich habe jetzt sonst im Moment so weiter keine Fragen. Paki, hast du noch was? Ja, das Problem ist nur gerade, die Niki bringt die Lilly ins Bett und die Mia, die schläft noch nicht und die fängt jetzt gleich wieder an zu schreien. Also ich habe die ganze Zeit aufmerksam zugehört, hatte die Mia zwischendurch auch auf dem Arm, aber konnte mich jetzt nicht einschalten. Ja, ich meine, ich kenne Wutze mit am längsten in der GÖA und wir können auch super zusammenarbeiten. Der Unterschied von vorher zu nachher wäre halt der, dass du, ja, du warst quasi ja auch im Krähenest beauftragt, aber als in der Pressearbeit wärst du dann eben ja auch ein Bindeglied zum Vorstand, was du vorher so in der Form nicht warst. Und meine Frage, die sich da stellt, ist halt eben, kannst du diese Freiheit, die du da im Krähennest hattest, so loslassen? Das hatte Sasa ja quasi auch schon eben gefragt. Oder ja, könntest du dir auch vorstellen, da eben an koordinatorischen Aufgaben mitarbeiten oder eben an Pressegedöns mitzuarbeiten? Das ist ja für dich schon eine Umstellung. Also auch wenn du dich jetzt da dahingehend beworben hast, aber ich frage dich das trotzdem einfach nochmal. Ich bin gerade am Überlegen, wo dann eine großartige Umstellung sein soll. Ist es für mich nicht. Die einzige Umstellung, die man eventuell hat, ist ja eigentlich begrüßenswert. Du hast das Wort selber genannt, Struktur. Das ist, wo ist das Problem? Deshalb sage ich ja. Im Grunde genommen kann ich mit der Arbeit, also zumindest als Pressesprecher Nordrhein-Westfalen, eine ganze Menge mehr anschieben als momentan mit dem Krähennest. Momentan oder anschieben bedeutet in dem Fall tatsächlich Struktur mit einbauen. Und auch der AGÖA zu, ich sage jetzt mal so ganz salopp, wieder zu etwas mehr Glanz verhelfen. Um das jetzt mal wirklich etwas salopp zu formulieren. Nee, was ich meine, ist was anderes. Du warst ja bisher letztendlich Basis mit einer Kamera in der Hand. Ja, also Krähennest wurde ja nie so als beauftragt vom Vorstand wahrgenommen, sondern ihr habt einfach relativ frei irgendwie alles aufgenommen, was euch in die Quere kam. Und ich sag mal, im Presseteam wirst du mit Sicherheit auch kritisiert werden von außerhalb und auch von innerhalb, was jetzt PMs angeht, was Betreuung angeht und so weiter. Und das ist schon was anderes als im Krähennest so frei zu sein. Ja, und letztlich ist es ja auch ein anderer Verantwortungsbereich. Du bist ja dann als Pressesprecher für den kompletten Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und dementsprechend da auch für die Koordination und dergleichen. Richtig, genauso sieht das aus. Deshalb fahre ich. Der Unterschied ist im Grunde genommen, jetzt dann in Strukturen zu arbeiten. Das Krähennest ist relativ frei, kann tun und lassen, was es will. Macht's aber nicht, weil auch das Krähennest oder wie auch immer sich gewissen Regeln unterwerfen muss. Das Einzige, was ich bei mir dann tatsächlich in dem Zusammenhang ändern würde, beziehungsweise es wären zwei Sachen. Zum einen, ich hätte ein wesentlich, ja, wie soll ich das sagen? Doch einen wesentlich intensiveren Kontakt zum einen zum Vorstand. Klar, ohne Zweifel. Das heißt, wenn der Vorstand meint, ich müsse dort über die Stange springen, dann werde ich zumindest mir darüber Gedanken müssen, wie ich über die Stange springen kann. Das habe ich mit dem Krähennest nicht. Ist klar, kein Thema. Zum anderen aber, und das ist der Vorteil an der ganzen Geschichte, ich kann zumindestens die Ideen oder beziehungsweise die Erfahrungen, die ich im Krähennest zum Beispiel gesammelt habe, mitnehmen und auf eine gänzlich andere Art und Weise in die ÖA mit reintragen. Und das, was im Grunde genommen an Wind im Krähennest existiert, tatsächlich auch mit in die gesamte Öffentlichkeitsarbeit reintragen. Und wer sagt, dass einer nicht von dem anderen profitieren kann? Okay, da fällt mir jetzt gerade doch noch eine Frage ein. Wir hatten ja in der Vergangenheit und auch insbesondere im Wahlkampf halt wirklich das Problem, dass wir recht wenig Aktive hatten. Viele waren immer im Mumble, aber wirklich aktiv mitgearbeitet, haben noch nicht mal eine Handvoll. Wie würdest du denn diese Problematik beispielsweise angehen? Wir sind unter uns, ne? Es hört nur der Vorstand mit. Okay. Es hat dann nur eine Handvoll Stopp. mitgearbeitet. Nee, der faire Pirat hört auch noch zu, der ist jetzt in den Zuhörerraum gehüpft. Ach, das macht nichts. Okay, aber da würde Das ich stört mich ganz, nicht. ja, das mag sein, aber mich stört das. Ich möchte da eine Gleichbehandlung für alle haben. Harald, falls du uns hörst, ich finde es ganz schön, wenn du den Raum vielleicht verlässt. Nicht böse gemeint. Ist Danke. schon weg. So, Es ja, waren dann nur drei, vier da Leute. In den anderen Raum gehen sollen, aber wir haben es jetzt so gemacht. Ist doch egal. Wie gesagt, es haben dann nur drei, vier Leute mitgemacht. Das heißt, mit anderen Worten, man hat sich, jeder von uns, denke ich mal, einen Kalender angelegt mit einem wiederkehrenden Termin, 21 Uhr, Dienstags, ÖA-Sitzung. Den hat man sich, soweit es geht, tatsächlich auch freigehalten. Und wenn dann tatsächlich nur vier Leute an einer Pressemitteilung geschrieben haben, was soll's? Wo ist das Problem? Es waren zum einen nicht mehr da, seid froh, dass vier Leute da gewesen sind. Gut ist, Punkt. Was ist passiert, als es dann darum ging, diese lächerliche Pressemitteilung für den Landesparteitag zu schreiben? Waren plötzlich ein paar mehr Leute da und es waren plötzlich zu viel. Also von daher sollte man sich dann schon fragen, ja, was will ich eigentlich? Das mal Punkt Nummer eins. Punkt zwei, ja, das ist ein Problem. Es gibt viele Leute, die in der AG Öffentlichkeitsarbeit sind, viele, viele wichtige Sprüche machen und dann doch nichts tun. Sollte man sich tatsächlich fragen, sortiert man es aus, beziehungsweise macht man es anders, gibt den Leuten tatsächlich die Möglichkeit, hier, du bist dafür verantwortlich, mach. Weil dann habe ich nämlich ich will nicht sagen ein Druckmittel, aber ich habe zumindest ein Mittel, um den Leuten zu sagen, warten nu, machst du oder machst du nicht? Und zu delegieren bedeutet nicht, es in andere Hände zu geben und dann zu vergessen. Dann ist der Delegierende nämlich verantwortlich nach wie vor und muss zumindest zusehen, dass es passiert, dass etwas passiert. Und wenn eben nichts passiert, dann entsprechend gegensteuern. Also wie gesagt, ich habe da absolut keine Probleme, wenn die Leute sagen, wir sind hier da, wir können diskutieren und gehen dann wieder, weil in vielen Fällen ist es tatsächlich so, es gibt Leute, die können Dinge nicht leisten, aus vielerlei Gründen, aber zumindest Ideen mit einbringen. Und wenn ich aber von vornherein mich hinstelle und sage, wisst ihr was, Leute, die Idee, die passt mir nicht, aus welchen Gründen auch immer, und dann dagegen sind, per se, ja gut, ich muss mal sagen, dann wird dann irgendwann jedwede Motivation bei den Leuten vorüber sein, an Dingen mitzumachen und wenn es auch andere sind. Also wie gesagt, zwischenmenschliches Miteinander. Ich will nicht sagen Zuckerbrot und Peitsche, das wäre in dem Zusammenhang, wäre das definitiv der verkehrte Ansatz, aber den Leuten einfach zeigen, ey, du kannst das, du machst das, das ist überhaupt kein Thema, du kriegst du das und du bist wichtig, Punkt. Okay, Paki, hast du noch was? Ich überlege gerade noch. Könntest du dir auch vorstellen, so rein koordinative Aufgaben zu übernehmen? Also sprich, so ein bisschen den Koordinator der AGÖA zu machen? Und die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Grundsätzlich wäre das kein Thema, aber ist für mich nicht die Option. Nee, klar. Also ich meine jetzt nebenher, ne? Also nicht rein koordinativ, weil dafür haben wir nicht genug Leute, dass wir das irgendwie so im Kleinen verteilen. Aber es geht ja oft auch darum, jetzt, sag ich mal, die Sitzung vorzubereiten, was du ja jetzt auch schon machst, oder so ein Barcamp AGÖA zu organisieren, solche Sachen meine ich jetzt, neben der Arbeit, die sonst noch so anfällt. Ich verstehe schon, was du meinst. Ja, grundsätzlich ist das überhaupt kein Thema, aber nicht als Alternative zum Pressesprecher, weil es für mich dort in dem Zusammenhang ein Entweder-Oder gibt. Kein Pressesprecher und ich kann mich weiterhin auf die Arbeit mit dem Krähennest und dem Ausbau im Nebelradio kümmern. Pressesprecher kann ich diverse Dinge abgeben, kann sie zurückfahren und sagen, hey Leute, und kann dort dann entsprechend auch Dinge in Bewegung setzen. Das heißt, ich möchte auch Dinge in Bewegung setzen, was tatsächlich nur in dem Zusammenhang als Pressesprecher funktioniert. Das heißt, ich kann unser Krähennest zum Beispiel für diverse Sachen einfach mal nutzen. Hey Leute, ihr seid parteiinternes Medium, wir haben es doch schon vorgemacht. Es ist offensichtlich nur nicht angekommen, beziehungsweise Tobi hat nicht oft genug darauf hingewiesen, dass zum Beispiel der Rücktritt von Jannis Ponada Anfang des Jahres nicht über den Spiegel oder Weiß der Geier gegangen ist, sondern tatsächlich über unsere parteiinternen Medien und dann an die entsprechenden Pressestellen kommuniziert worden ist. Hey Leute, da guckt, und vor allen Dingen das Schöne, netter Nebeneffekt, der uns allen nicht bewusst war zu dem Zeitpunkt, man konnte ihm nicht das Wort im Mund umdrehen, weil es war ja schwarz auf weiß, beziehungsweise in dem Zusammenhang als Ton zu sehen, beziehungsweise zu hören. Und das sind Dinge, die man forcieren muss, die man forcieren sollte. Und das kannst du nicht als Koordinator. Lasst mich als Koordinator einfach mal in die Fraktion gehen und sagen, Leute, ich bin da mal ein Problem. Dann wirst du angelächelt und dann war's das. Sehe ich jetzt nicht so. Also ich denke, wenn man eine Beauftragung für ein bestimmtes Thema vom Landesvorstand hat, dann ist das erstmal egal, für welchen Bereich, aber den Bereich, der dann angesprochen wird, da wirst du auch von der Fraktion ernst genommen. Also, und wenn nicht, dann würde ich darum bitten, dass man mir das sagt oder einem aus dem Landesvorstand das sagt und dann würden wir dafür sorgen, dass ihr ernst genommen werdet. Ja, wir sollten das aber, glaube ich, jetzt nicht in der Diskussion irgendwie, das können wir dann nachher dann noch machen. Haben wir jetzt für das Gespräch selber sonst noch weitere Fragen? Weil ansonsten würde ich die Aufnahme beenden und dann können wir ja gerne weiter diskutieren. Nö, ich bin soweit durch. Also ich meine, ich kenne Wutze ja schon was länger und von daher weiß ich, was er sich vorstellt. Wir haben ja auch auf dem LPT schon darüber gequatscht. Ja, und für dich jetzt sonst auch nur zur Info, damit du über den weiteren Verlauf Bescheid weißt. Wir haben bis Mittwoch einschließlich noch Gespräche. Am Donnerstag haben wir dann die Vorstandssitzung. Da werden wir innerhalb des Vorstandes dann darüber sprechen, auch die Entscheidung fällen, sodass ihr dann Freitag, allerspätestens Samstag dann auch Bescheid bekommt, sodass das dann halt auch eben schon zum Real-Life-Treffen am Sonntag dann steht. Hast du denn sonst noch irgendwelche Fragen? Stimmt, Sonntag ist das Treffen in der Bertine. Jupp. Gut zu wissen, muss ich mal in meinen Kalender eintragen. Nee, Wutze, hast du denn sonst noch irgendwelche Fragen? Nö, grundsätzlich nicht. Also zumindest nicht für den Moment. Okay, dann beende ich jetzt schon mal die Aufnahme. Dann danke dir schon mal.